Wie alle Vokale kann man auch das O auf Deutsch lang oder kurz aussprechen. Hören Sie Beispiele, wie das lange O klingt. Die Dose. Die Hose. So. Wiederholen Sie bitte diese Wörter mit dem lang gesprochenen O. Die Dose. Die Hose. So. Holen. Der Hof. Doris. Und jetzt hören Sie Wörter mit dem kurz gesprochenen O. Die Sonne. Lotta. Hoffen. Sprechen Sie auch diese Wörter nach dem Signal nach. Die Sonne. Lotta. Hoffen. Oft. Hoffentlich. Der Sommer. Prima. Machen Sie jetzt Übung 25 in Ihrem Begleitheft. Hören Sie zu und kreuzen Sie an. Wo hören Sie ein langes O, wo ein kurzes? Erstens, der Ofen. Zweitens, die Sorge. Drittens, das Sofa. Viertens, doof. Fünftens, offen. Sechstens, das Boot. Siebtens, toll. Achtens, das Wohnzimmer. Wenn Sie das lange und das kurze O jetzt gut unterscheiden können, dann wiederholen Sie jetzt nach dem Signal diese Sätze. Doris, der Ofen ist noch offen. Ja, Otto, ich hoffe, das Brot ist schon fertig. Die Soße schmeckt toll. In diesem Sommer scheint hoffentlich oft die Sonne. Übrigens, diese Regeln helfen Ihnen bei der Aussprache. Wenn man ein Wort mit Doppel-O schreibt oder wenn ein H nach dem O steht, dann spricht man es immer lang und gedehnt aus. Das Boot. Doof. Die Bohne. Froh. Aber wenn nach dem O ein CK oder ein Doppelkonsonant folgt, dann spricht man es kurz aus. Der Rock. Die Socke. Toll. Offen. Damit sind wir schon wieder am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Wir hoffen, dass Ihnen das Deutschlernen mit uns Spaß gemacht hat und wir uns im nächsten Monat wiederhören. Im Mai geht es in unserem Spezial um den Frühling. Wie heißen die Dinge im Garten und die typischen Aktivitäten, die man dort macht, auf Deutsch? Das und noch viel mehr können Sie im nächsten Monat bei uns hören und üben. Bis dahin verabschieden sich von Ihnen Dascha von Warbacher und Peter Veit.